Literatur, Film und Musiktipps, Reiseberichte, Neuigkeiten aus dem Web, Termine und Märchen, die gar keine sind, gibt es jetzt im Kulturpodcast des Anarchistischen Radios Berlin. Hallo zum allerersten Kulturpodcast des Anarchistischen Radio Berlin. In ihm werdet ihr Beiträge zu kulturellen Themen finden, die in unserem libertären Monatsrückblick keinen Platz mehr gefunden haben. Und so haben wir für diese Premiere folgende Rubriken für euch zusammengestellt. Den Reisebericht. Da sammeln wir Erlebnisse in weiter Ferne, Niemandsländern, entlegenen Winkeln und Metropolen und stellen euch diese vor. Diesmal geht es nach St. Petersburg und Moskau. Die unglaubwürdige Märchenstunde verleitet zum Träumen, Chillen und Zweifeln. Lasst euch überraschen. Der Literaturtipp offenbart, was wir für lesenswert halten. Den musikalischen Rahmen gestalten in dieser Sendung Anarchist Academy, die nach ihrer Abschiedstour erstmal ihre Bandgeschichte abgeschlossen haben. Leider konnten wir keinen Konzertmitschnitt realisieren, so haben wir das Backstage-Interview mit Songs aus dem neuen Album No World Order geschmückt. Nach dem Reisebericht erfahrt ihr so einiges über die Anfänge von Anarchist Academy im schönen Sauerland. Bevor wir jedoch mit der Sendung beginnen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. 1, 2, 3. Okay, Torben, alter Checker. 1, 2, 3. Du hattest dich beworben, Torben. Ja, du warst so frei. Genosse, halt dich fest, denn du bist jetzt dabei. Mit sofortiger Wirkung bist du in der Radio-Crew dabei. Bei der Sichtung deines Einstellungstests stellten wir die richtige Einstellung fest. Du hattest dich beworben, Torben, auf einen tollen Job. Heute teilen wir dir mit. Du bist ab sofort ein Kopf. Ey, Moderator. Hab ich doch gesagt. Hey, Torben. Go, Torben. Hey, ho. Hey, Torben. Go, Torben. Hey, ho. Korrekt. Du fragst dich nach dem Stundenlohn. Du kriegst ein Mikro. Eine Antenne. Und ein Megafon. Hey, Torben. Go, Torben. Hey, ho. Hey, Torben. Go, Torben. Hey, ho. Ab sofort wirst du hier nach dem Linken schauen und darauf achten, dass die Bullen keine Scheiße bauen. Hey, Torben. Go, Torben. Hey, ho. Hey, Torben. Go, Torben. Hey, ho. Auch wenn die Schlapphüte das nicht gerne wollen, berichtest du ab heute über die Staatskontrollen. Test bestanden, mit Einsatz nicht gespart. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt am Start. Polizei NRW, bereit, wenn du es bist. Oh Mist, wo ist denn diese Stopptaste nochmal? Naja, auf jeden Fall seid ihr beim A-Radio Berlin und nicht bei der Polizei. Wir suchen dringend Leute, also meldet euch einfach. Und weiter geht's jetzt mit dem Reisebericht zu Russland. Diese Maschine wird es der Menschheit ermöglichen zu fliegen. Meinen Berechnungen zufolge könnte ich die Welt umrunden in exakt... Wir beginnen mit unserem Reisebericht, der euch nach Moskau und St. Petersburg führt. Wenn man im Internet zum Beispiel unter Urlaub im Web.de schaut, wird einem natürlich der Kreml, der Rote Platz, die Basiliuskathedrale, die Arbatstraße und so weiter empfohlen. In Moskau und in St. Petersburg wären das zum Beispiel Nevsky Prospekt, Eremitage, Russisches Museum und so weiter. Und dort steht, die meisten ausländischen Besucher kommen als Städtetouristen und Kulturinteressierte nach Russland. Ein Umstand, der vor allem den kulturellen Hinterlassenschaften der Zarenzeit zu verdanken ist. Welche Motivationen und Ziele man so als Anarchistin haben könnte in Russland, das hört ihr jetzt. Motivation. Meine Motivation, nach Russland zu fahren, war vor allem erstmal Freunde wieder zu besuchen und zweitens dadurch, dass wir auch diesmal über andere Kontakte so ein bisschen hingefahren sind, ein bisschen alternativere denkende Menschen in Russland kennenzulernen, außer die, die ich bis dahin kannte. Der Weg. Also den Weg nach Russland selber, am Anfang haben wir erstmal mit dem Flugzeug zurückgelegt, das heißt also von Berlin nach St. Petersburg. Und in Russland selber sind wir meistens Zug gefahren, weil ja im März war es irgendwie noch nicht so warm in Russland, dass man hätte trampen können. Außerdem wurde uns gesagt, dass, was in meinem Fall jetzt nicht so das Problem gewesen wäre, dass man halt auf jeden Fall Russisch sprechen muss, um dort irgendwie einigermaßen vernünftig voranzukommen, aber es soll irgendwie klappen. Ja, und ansonsten sind wir halt irgendwie ganz klischeemäßig mit dem Zug gefahren, was eigentlich auch immer ganz nett war. Oder es kam jeweils drauf an, weil je billiger der Zug wurde, desto länger hat der Zug auch gebraucht quasi. Ja, das heißt, dann hat man irgendwie auch mal für Strecken locker 24 Stunden gebraucht, für die man vielleicht sonst nur 12 Stunden brauchen würde. Und das ist zwar bei den russischen Zügen manchmal ganz angenehm, weil man so eine Kabine hat mit jeweils 4 Betten, wo man dann dementsprechend auch die ganze Zeit eigentlich schlafen kann oder lesen kann oder was auch immer. Allerdings im Winter, wenn dann diese Heizung auf Dauerbetrieb läuft und es viel zu kalt ist, irgendwie das Fenster aufzumachen und deine Bettgenossen quasi dann noch anfangen, sich Wodka hinterzukippen, dann wird das alles ein bisschen nicht mehr lustig und nett. Erste Station? Ja, also wie gesagt, wir sind halt irgendwie mit dem Flugzeug in St. Petersburg gelandet und als erstes sind wir erstmal zu einem Kontakt, den wir irgendwie vermittelt gekriegt haben hier in Berlin. Dort waren wir leider nicht so lange bei dieser Frau, weil dort, so wie die Wohnungen dort auch oft aufgebaut sind, das sind halt so alte Kommunalwohnungen, die heißen auf Russisch Kommunalka. Da teilen sich quasi dann immer mehrere Mietparteien, beziehungsweise früher halt mehrere Familien dann die Wohnungen immer. Und das heißt halt, das sind im Prinzip 3-4 Raumwohnungen, wo jeweils eine Familie halt im Prinzip ein Zimmer hat. Und deswegen war das so ein bisschen kräftezehrend, quasi zu dritt auf einmal in einem kleinen Zimmer zu wohnen, wo sie halt eigentlich auch noch arbeiten und leben muss und wir als Besuch, naja. Auf jeden Fall sind wir dann aber quasi umgezogen zu einer sehr netten anderen Kontakt, der uns quasi von ihr einfach weitervermittelt wurde. Und das waren ja aus europäischer Sicht vielleicht so Standard-Hippies aus den 80er Jahren, zumindest vom Äußeren. Mit Peace-Zeichen gestickt auf der Jeansjacke und langen Haaren. Und die haben halt vor allem viel mit diesen Good-Not-Bombs gemacht, was sie halt einmal in der Woche meistens an U-Bahn-Stationen in St. Petersburg halt aus Essensausgabe für Obdachlose gemacht haben. Besonderes Ereignis. Ja, also wir waren dann halt auch öfters in diesem Vegan-Club. Im Prinzip war das einfach nur ein Lagerhaus quasi. Und aber dadurch, dass es halt auch so wenig öffentliche Räume gibt, wo es halt möglich ist, sich irgendwie einfach zu treffen, war das halt schon ein wichtiger einfach Ort für die aktive Szene in St. Petersburg in dem Moment, hatte ich halt so das Gefühl. Auf jeden Fall halt wurden wir halt dann so ein bisschen angefragt, ob wir denn nicht mal was über die politische Situation in Deutschland erzählen wollen. Das mussten wir dann leider so ein bisschen einschränken und haben gesagt, dass wir uns vielleicht auf so Häuserkämpfe in Berlin beschränken wollen. Tatsächlich war dann irgendwie das Interesse daran sogar ziemlich groß. Und im Laufe der Diskussion hat sich aber das dahin entwickelt, dass die Leute immer mehr nachgefragt haben, wie das denn so gehandhabt wird mit Sexismusproblemen. Eine der lustigsten Situationen war im Prinzip nur, dass allein während ich halt das erzählt habe, ich halt das Gefühl hatte, dass vor allem viele so männlich sozialisierte Leute, die halt dort waren, das nicht wirklich so richtig ernst genommen haben, was dort erzählt wurde, und ich quasi dann auch so ein bisschen darauf verwiesen habe, dass das quasi so das beste Beispiel ist, was ich damit quasi meine. Und tatsächlich war das, fand ich, eine sehr bereichernde Diskussion in dem Moment irgendwie, und viele Leute haben das auch so empfunden, und wir haben bis spät in die Nacht irgendwie noch in der U-Bahn und noch weiter diskutiert. Kam es halt trotzdem am nächsten Tag dazu, dass dieser eine Mensch, den ich dort angesprochen hatte, sich bei uns entschuldigt hat und meinte, dass er sich für sein sexistisches Verhalten jetzt entschuldigt, und er hat darüber nachgedacht heute Nacht, und jetzt ist er quasi nicht mehr sexistisch. Zweite Station. Im Anschluss daran sind wir halt nach Moskau gefahren, wie gesagt, mit dem Zug. Also Moskau ist halt auch irgendwie allein von der Stadt an sich was ganz anderes erstmal. Das ist halt irgendwie mehr Russland, wie man sich das vielleicht vorstellt. Im Gegensatz zu St. Petersburg ist es, St. Petersburg war irgendwie noch europäisch, allein dadurch, dass Finnland halt auch noch so in der Nähe ist. Und Moskau ist halt einfach nur eine riesige Megacity, die, finde ich, den Kapitalismus einfach nur komplett geschluckt hat. Die aktive Szene wird dadurch halt auch so absolut an den Rand der Stadt verdrängt. Und diese Nachbarschaften, wo die allerdings existieren, die befinden sich halt sehr weit außerhalb von Moskau. Ja, aber halt in diesen Kiez-Innis wird halt irgendwie viel auch halt auf so Nachbarschaftshilfe gegenseitig gelegt. Und Das sind halt auch eigentlich die Orte, so um sich halt zu treffen und um sich zu vernetzen und um ja, Konzerte zu machen. Also genau, es gibt halt in Moskau gibt es irgendwie auch noch so eine libertäre Bibliothek, wenn man das so sehen will. Die ist eigentlich relativ interessant, weil es da tatsächlich ziemlich viele alte Bücher auch gibt, die halt irgendwie viel über so Arbeitskämpfe in allen möglichen Facettenrichtungen in Russland während der Sowjetzeit, nach der Sowjetzeit und auch noch so quasi unter Lenin irgendwie beleuchten. Und also ich würde sagen, da lohnt sich es auf jeden Fall mal Tage sogar drin zu verbringen. Und tatsächlich wird auch diese Bibliothek halt oft auch als Plenarort benutzt. Tipps und Tricks. Ich glaube, das Schwierigste mit Russland ist meistens das Visa. Also es gibt eine ganz gute Visastelle in Frankfurt, die das machen irgendwie, und da gibt es auch oft meistens nicht so viele Probleme, da ein Visum zu kriegen, weil die dann alles für einen quasi machen. Aber es ist halt auch relativ teuer, weil meistens kann sich eh keiner leisten, einem eine Einladung zu schicken, weil da muss man ein bestimmtes Mindestgehalt haben. Demnach sind es halt, aber diese Einladung kann man sich halt meistens kaufen, dann sind das halt 60 Euro und je nachdem, wie lange man halt irgendwie da bleiben will, geht es, glaube ich, dann auch nochmal ab 60 Euro da drauf. Also das Visum kostet halt meistens so was um die 120 Euro. Genau, ansonsten Kontakte ist eigentlich immer ganz gut. Einfach, ich meine, in Berlin gibt es viele auch Soli-Gruppen, die viel mit Russland machen, und die meisten von diesen Gruppen haben halt auch gute, bisher gute Kontakte halt nach Russland, und viele von denen waren auch schon mal da, und einfach da Leute mal anzusprechen, habe ich zumindest bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, dass die einen dort auch weiterhelfen. Как Ельцин окончательно стал артефактом, нас заставляют выбирать, не оставляя выбора. Вручили первого героя и второго по факту. Сколько еще голов отрастет у этой гидры? Запудрили мозги, вам это всем со стабильностью. Гуляй, Вася, веселись, лишь бы войны не было. И так, апеллируя вашей дремучей дебильностью, заразили спокойствием, как вирусом Эбола. Такого не видели даже печи Освенцима. Как этим летом, например, центральная Россия. Поджарили, как кур на гриле, совсем децл. Зато медали вешали хваленым спасителям. Разве ты не видишь, что ты не в безопасности? Какой-то мусор пьяный, как Папай под шпинатом словил героя, стрелял по людям, залив пасть. Женщин намеренных давят нефтяные магнаты. Время подлости, глупости и предательства. И не надо все сваливать на правительство. Дело не в том, что так сложились обстоятельства. Это все вашей слабости, покровительство. Время подлости, глупости и предательства. И не надо все сваливать на правительство. Дело не в том, музик. Den ersten Song, den ihr gehört habt, kam von der Band Provorochnaya Linejka, was so viel heißt wie widerspenstiges Lineal, aus St. Petersburg, und der Song hieß Food Not Bombs, und wie der Titelsong schon sagt, ging es vor allem um die Food Not Bomb Bewegung in St. Petersburg. Der zweite Song war von Proizvostvennaya Tramva und heißt so viel wie Industrielles Trauma und ist eine Band aus Moskau gewesen. Der Titel des Liedes hieß Obshaya Vina, was sich so viel übersetzen lässt wie der allgemeine Wein. Und in dem Lied geht es vor allem darum, wie der Staat quasi uns sieht und Leute, die nicht sich in die Gesellschaft integrieren können. Es wird zum Beispiel gesagt, dass ihre Schwäche unsere Stärke ist und dass der Staat nur mit uns russisches Projekt spielt. Своры нацистов под крылом псевдооппозиции. Накрываются бабло, пикеты мирных экологов, но не все готовы на продажу своих позиций. На нары попадут такие, как Гаскаров и Солопов. Все же очевидно, нам химки все доказали. Кто за прайс олигархов, кто за воздух свободный. Чтобы вы потом в нете не написали. Фашисты выгодны власти, как псы бойцовой породы. Эту войну заварили, чтобы взгляд увести от реальных проблем, от реальной угрозы. И все знают, что нужно, чтобы спастись. Но грызутся, как псы, и и похую морозы. Вырви из мозга занозу, возьми жизнь в свои руки. Не переплыть эту реку с таким грузом на шее. Сними маску, чувак, ты не в театре кабуки. Свободный волен остаться атеистом в траншее. Время подлости, глупости и предательства. И не надо все сваливать на правительство. Дело не в том, что так сложились обстоятельства. Это все вашей слабости, покровительство. Время подлости, глупости и предательства. И не надо все сваливать на правительство. Дело не в том, что так сложились обстоятельства. Это все вашей слабости, покровительство. Tassen hoch, Leute, auf ein letztes Mal Doppel-A. Wir setzen hinter den bewegten Rocken, so wie Superstars. The Academy back in the back. Also, 92 hast du Hannes getroffen. Ihr habt dann erstmal angefangen. Ja. Kurz später kamt ihr schon dazu. Ein paar von den Leuten sind jetzt inzwischen schon nicht mehr dabei. Wie ging das für euch los? Also wie wart ihr schon verbandelt? Also miteinander, mit der politischen deutschen Hip-Hop-Szene? Wie sah die überhaupt aus? Nee, das ist auch eine Geschichte, die kann ich so nicht richtig beurteilen, weil die ganzen Releases haben alle irgendwie auch was, teilweise politische Sachen dann gemacht, aber auf nicht so bewusst, dass da irgendwas Organisiertes dabei war. Und das ist, Ralf ist zum Beispiel, wir sind in der gleichen Stadt groß geworden, wir sind halt auf zwei völlig verschiedene Klicken und die damals in unserem Jugendzentrum Schillerbad, die haben auf jeden Fall halt eine richtig gut funktionierende Antifa gehabt und da bin ich dann auch ab und zu mal mit dabei gewesen. Wer war für uns die großen Dinger? Public Enemy, ganz einfach halt. Das war unsere, also bei mir auf jeden Fall die Band, die mich am meisten umgehauen hat damals. Und das ist schon, wenn man mit denen groß wird irgendwie so, wenn man dann halt anfängt Pop zu machen, dann hat man irgendwas nicht verstanden, glaube ich. Hey, da gibst du mir einen jetzt? Ja, gib mir einen, Alter, gib mir einen. Gib mir einen schönen Parker Stacheldraht mit einer großen Lichtung voller Kreuze durch den Apparat. Eine leichte Sommerbrise voller A, B und C an einem stillen Baggersee dort hinter Makkawee. Gib mir Felder, auf denen nur noch Minen blühen. Gab es irgendwelche Resonanzen auf euren Bandnamen? Also Anarchist Academy mit einem klar politischen Statement, was ja jetzt auch nicht unbedingt so üblich ist. Wie viel zu dem Namen gekommen, erzähle ich jetzt nicht, oder lache mich dafür aus. Ja, also ich sag mal so, das hat natürlich innerhalb der Hip-Hop-Szene einfach dazu geführt, dass halt viele uns halt für Punks gehalten haben und dass wir halt jetzt Punks sind, die jetzt halt Rap machen. Weil es jetzt halt so in dem Sinne kein typischer Hip-Hop-Name ist. Aber ansonsten. Also ursprünglich ist auch sogar Anarchist Academy hat als Sprühergruppe angefangen. Das war bevor überhaupt was mit Hannes geworden hat. Die hatte ich auch schon den Namen schon wieder völlig vergessen, dass wir den mal hatten. Das war eigentlich das mit, auch mit dem Doppel-A war halt eine kleine Home-Dorf-Crew, die dann ab und zu mal sprühen waren auch. Sehr dilettantisch, aber immerhin. Wir waren halt die Toys. Er nicht, er hat gut gemalt und so, wir aber nicht. Beginnen alle. Es war einmal. Viele Märchen haben inzwischen den Sprung in die Postmoderne geschafft. So lassen sich Königstöchter nicht mehr verkuppeln und Atomwaffen werden unschädlich gemacht. Es geht also um durchaus glaubwürdige Dinge. Es gibt da jedoch auch Vertreterinnen, die sich seit Jahrtausenden weigern, ihre Bücher auf einen aktuellen Stand zu bringen. Hier einige Beispiele aus frühester Vergangenheit, die kaum zu glauben sind, und eine hoffnungsvolle Kritik. Womit fangen wir denn an? Letztens hat sich doch Benedikt XVI. Zu Wort gemeldet. Zum ersten Mal seit, na, du weißt schon. Was, der Ratzinger Josef? Und ich dachte, der hätte Hausarrest oder zumindest ein Schweigegelübde abgelegt, um nicht die Autorität des neuen Papstes zu unterminieren, weil ist ja schon ein bisschen scheiße für den Neuen, wenn der Alte nicht abgekratzt ist, sondern lediglich zurückgetreten. Nee, der ist zum allseitigen Schutz im Castel Gandolfo bei Rom untergebracht. Und was wollte er? Hat er eine neue architektonische Expertise zum Residenzneubau des allseits beliebten Limburger Bischofs Tepperz van Elst? Ach, der darf seine 31 Millionen oder vielleicht auch 40 Millionen erstmal weiter verprassen. Bei Ratzingers Brief ging es doch tatsächlich um zwei Atheisten. Ach, dafür ist er extra aus dem Grab gestiegen? Aus dem selbsterwählten Exil im Vorruhestand gekommen? Ja, war Ratzinger wohl ein wichtiges Anliegen. In einem an den italienischen Atheisten Pier Giorgio Odifredi gerichteten elfseitigen Brief kritisiert Ratzinger auch Richard Dawkins scharf und wirft ihm vor, seine wissenschaftlichen Werke seien Science-Fiction. Dawkins hatte nämlich zuvor der christlichen Religion vorgeworfen, mehr Science-Fiction als was anderes zu sein. Aber war es nicht Kardinal Gianfranco Ravasi, der erst vor kurzem verkündete, dass der Vatikan nur an einer Diskussion mit dem erhabenen Atheismus oder Agnostizismus interessiert sei, nicht am polemischen, womit er explizit Odifredi, aber eben auch Richard Dawkins meinte? Tja, was kann man da sagen? Es ist dem Ex-Papst Ratzinger scheinbar wichtig, sich den Atheistinnen zu stellen. Die Presse betitelt Richard Dawkins ja zuweilen aufgrund seiner wichtigen Rolle bei der Etablierung des New Atheism als Popstar des Atheismus. Ja, ein bisschen übertrieben das. Und es gibt ja durchaus kritische Stimmen, die Atheistinnen und besonders den New Atheism für größenwahnsinnig halten, weil sie ihre echte Bedeutung für die Welt maßlos überschätzen. Das mag stimmen, aber na und? Gibt es denn wirklich etwas Größenwahnsinnigeres als die Annahme, dieser hinterweltlerische Planet am Rande einer unbedeutenden Galaxie sei der Mittelpunkt des Universums oder gar der Schöpfung, wie sie sagen? Wohl kaum. Moment, doch, das gibt es. Wenn nämlich sich ein gewisser Jesus von Nazareth sich für den Messias hält und obendrein für Gott persönlich. Aber damit kommen wir auch schon zur zweiten kurzen Geschichte, einer Gerichtsposse im US-amerikanischen Tennessee um zwei Eltern, ihren Sohn und eine Richterin. Ach, du meinst diesen Messiah, Deshaun, Martin, wie war das nochmal? Ja genau, die Eltern nannten dieses arme Kind Messiah. Das heißt doch auf Deutsch Messias. Gut, oder? Na, ich weiß nicht. Also meine erste Reaktion war, krass, die Eltern sind ja ganz schön fies religiös drauf. Das sollte man denken, ja. Aber ich habe einen Artikel gelesen, dass sie doch das scheinbar keine religiösen Gründe hatten, diesen Namen zu nennen. Ja, also soweit ich weiß, hier sind irgendwie die ganzen Geschwister schon auch irgendwie alle was mit M. Und dann dachten sie, glaube ich, einfach nur, das passt total gut rein, wenn jetzt der Dritte dann irgendwie Messiah heißt. Keine Ahnung, was sie in meinem Vierten machen, aber das war jetzt einfach... Okay, aber dann so ein Alliterationsspiel. So. Mhm. Okay, aber was war denn jetzt mit diesem Prozess, mit dieser Richterin? Also ihr Problem war eigentlich, dass sie wohl nicht wussten, welchen Nachnamen das Kind jetzt haben soll, ob Vater oder Mutter jetzt Namensgeberin ist, keine Ahnung, warum die sich da unklar waren. Na, der Richterin ging es halt wohl um den Punkt, dass sie der Meinung war, das wäre ein besonders extrem religiöser Name und der Messias, naja, darf es halt nur einen geben, ne? Das wissen wir ja. Ach so, Jesus Christus. Ja, genau. Halleluja. Ja. Genau, und dann ging es halt plötzlich irgendwie nur noch um diesen Punkt und nicht um den ursprünglichen Streit der Eltern. Und die Richterin hat das Kind einfach kurzerhand mal umbenannt und komischerweise auch den Namen Martin gegeben, was der Nachname der Mutter ist. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, damit hätte sie gleich zwei Probleme gleichzeitig gelöst und die Eltern sind zufrieden und akzeptieren das. Ach so, also Martin, Deshaun, McCullers. Genau, das ist dann klar, dass er nicht mehr Martin mit Nachnamen heißen kann, weil er schon mit Vornamen so heißt. Juhu. Aber das ist ja schon eine ziemlich krasse Geschichte mit dieser Begründung irgendwie. Es gibt ja nur einen Jesus Christus und der ist der einzige Messias. Naja, klar, schreit nach Verquickung von Staat und Kirche. Aber deswegen wurde das halt auch inzwischen zurückgenommen. Also sie sind dann halt zur nächsten Instanz gewandert und dann wurde dann irgendwie doch auch festgehalten, dass das ja irgendwie doch nicht geht, in den USA zumindest. Na, da sind wir ja froh, dass das nicht ganz so weit ist. Und haben sie sich geeinigt, oder? Ja, das Kind heißt jetzt wohl Messiah Deshaun McCullough. Das heißt, genau, das Kind hat jetzt den Nachnamen des Vaters. Als Abschluss der diesmaligen Märchenstunde bieten wir euch einen kurzen Ausschnitt aus einer Debatte zwischen Christopher Hitchens und Tony Blair. Christopher Hitchens, ein im Dezember 2011 verstorbener britisch-US-amerikanischer Journalist, Autor und Sozialdemokrat, ist eine durchaus umstrittene Person, nicht zuletzt aufgrund seiner Unterstützung des Irakkrieges. Nichtsdestotrotz war er auch eine bedeutsame Figur für die Entwicklung des New Atheism und ein scharfzüniger Diskutant. Wir dokumentieren Teile seiner Eingangsrede gegen Tony Blair bei der Debatte über die Frage, ist Religion eine Kraft für das Gute? Was wahrscheinlich viele nicht wissen, der frühere britische Premierminister von New Labour konvertierte nach seiner letzten Amtszeit von der anglikanischen Kirche zum Katholizismus und gründete dann die Tony Blair Faith Foundation, einen katholischen Think Tank mit Entwicklungshilfeambitionen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns zum Beitrag kommen. Once you assume a creation and a plan, it makes us objects. Die Annahme, dass die Schöpfung einem Plan folgte, macht uns zu Objekten in einem grausamen Experiment, bei dem wir krank geschaffen werden und uns dann befohlen wird, gesund zu sein. Ich sag's noch einmal. Krank geschaffen und dann befohlen, gesund zu werden. Und über uns, als Aufseher eingerichtet, ist eine himmlische Diktatur. Eine Art heiliges Nordkorea. A kind of divine North Korea. Greedy. Gierig. Fordernd. Fordernd. Nein, mehr als fordernd. Gierig nach unkritischer Beifallsbekundung vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Und schnell dabei, die Ursünden zu bestrafen, mit denen sie uns liebenswürdigerweise überhaupt erst ausgestattet hatte. In the very first place. However, let no one say. Es soll jedoch niemand behaupten, dass es keine Heilung gäbe. Errettung wird angeboten, ja sogar Erlösung versprochen, für den geringen Preis der Aufgabe unserer Fähigkeit zum kritischen Denken. Of your critical faculties. Religion, it might be said. Religion, so kann oder muss gesagt werden, muss einräumen, dass sie außergewöhnliche Behauptungen aufstellt. Und obwohl ich der Meinung bin, dass außergewöhnliche Behauptungen auch außergewöhnlicher Belege bedürfen, bietet sie frecherweise nicht einmal normale Belege für ihre außergewöhnlichen, übernatürlichen Behauptungen. Daher sollten wir uns ganz am Anfang Folgendes fragen. Und ich bitte hier meinen Widersacher genauso wie Sie, das bei der Abstimmung nach der Debatte zu bedenken. Ist es gut für die Welt, an unsere Leichtgläubigkeit zu appellieren, statt an unsere Skepsis? Ist es gut für die Welt, eine Gottheit anzubeten, die sich bei Kriegen und anderen menschlichen Anlässen auf eine Seite schlägt? An unsere Angst und unser Schuldgefühl zu appellieren? Ist das gut für die Welt? An unseren Horror vor dem Tod? Ist das gut, daran zu appellieren? Schuldgefühle zu predigen und Scham über den sexuellen Akt und die sexuellen Beziehungen, ist das gut für die Welt? Und Sie können sich währenddessen auch selbst die Frage stellen, sind das überhaupt religiöse Obliegenheiten? Kinder in Schrecken zu versetzen mit der Vorstellung einer Hölle und ewiger Verdammnis, nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Eltern und alle Menschen, die sie lieben. Vielleicht am schlimmsten, Frauen als minderwertige Schöpfung anzusehen, ist das gut für die Welt? Und können Sie mir eine Religion nennen, die das nicht tut? Darauf zu beharren, dass wir geschaffen wurden und uns nicht entwickelt haben, trotz aller gegenteiligen Beweise. Zu behaupten, dass bestimmte Bücher der Mythen und Legenden, primitive, menschengemachte Werke, offenbart wurden und nicht von Menschen gemacht. Man-made and primitive are revealed, not man-made code. Religion forces nice people to do unkind things. Religion zwingt nette Leute dazu, unnette Dinge zu tun. Und sie macht, dass intelligente Leute dumme Sachen sagen. Wenn sie ein Neugeborenes zum ersten Mal in der Hand halten, ist es ihre erste Reaktion zu denken, wie wunderbar, beinahe perfekt. Man reiche mir den scharfen Stein für seine Genitalien, auf dass ich das Werk des Herrn vollbringe. Wohl kaum. Es ist, wie der große Physiker Steven Weinberg es mal ausdrückte, in einem normalen moralischen Universum werden die Guten das Beste tun, was sie können, und die Bösen das Schlimmste, was sie können. Aber wenn wir wollen, dass gute Menschen schlimme Dinge tun, dann brauchen wir Religion. Religion. Ihr hört den Kulturpodcast des Anarchistischen Radio Berlin. Wir sind zu Gast im Tourmobil von Anarchist Academy. Okay, ihr habt eure Platten erst mit Wolverine und Tribe House Records gemacht und irgendwann so bei Schmuddelkindern hat sich dann Virgin eingeschlichen und damit dann auch Amy, weil die kurz vorher Virgin geschluckt haben. Also ja, aber als Vertriebspartner waren die Mobile Community, die haben den Vertrieb gemacht und die haben sich dann, ich würde es mal sagen, die haben Community auch leer gekauft. Die haben sich dann Too Strong unter den Nagel gerissen. Notwist war damals noch halt bei Tribers Community auch. Die haben auch Notwist dann gesigned und damit waren die Reißer bei Community weg und das wird ihnen wahrscheinlich auch das Genick gebrochen haben. Nein, aber ich weiß schon, worauf du anspielst. Das war damals, ist das auch in der Band halt sehr oft diskutiert worden. Das Ding ist halt, dass unsere Plattenfirma halt diesen praktisch, also diese Connection geknüpft hatte zu Virgin und alles, was da noch mit dran hing. Interscope war es vorher irgendwie, ich weiß gar nicht mehr alles so genau. Und du bist natürlich immer irgendwie, also jetzt gerade, wenn du Musik machst im politischen Spektrum, machst du ja immer diese Gratwanderung eigentlich. Und ich, wir haben ja damals halt schon gesagt, ey, weißt du, wenn wir es jetzt nur für uns machen wollten, ja, dann können wir es auch bei uns zu Hause im Wohnzimmer machen und fertig, ne? Aber wenn du schon eine Platte released irgendwie, dann willst du natürlich auch, dass die Platte verkauft wird, ne? Und na klar, haben wir dann gesagt, ja super, stehen wir in jedem Saturn drin und so, ne? Und hilft ja auch, unsere Message zu verbreiten. Na klar, redet man sich das auch alles irgendwie schön, aber das ist immer die Frage, die du dir stellen musst, inwieweit kommerzialisiere ich mich und inwieweit kommerzialisiert ist meine Musik oder meine Aussage, die ich mache? Ja, das ist ja auch immer der Unterschied, ob du dir jetzt treu bleibst in deinen Aussagen oder ob du auf einmal versuchst, den Pop-Hit zu machen, was wir auch versucht haben, hat auch nicht funktioniert. Aber also das war später allerdings. Ich denke, also ich habe da nach wie vor ein reines Gewissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das für uns damals, wir hatten damals auch das erklärte Ziel, wir wollten wirklich von der Musik leben können, wir wollten halt irgendwie auf Tour gehen und Platten machen. Das war so echt der Wunschtraum von allen. Und wenn du sowas willst, dann musst du halt solche Chancen einfach wahrnehmen. Ja, das schaffst du, also heute vielleicht schafft man es natürlich independent, ne, weil ja eh keiner mehr großartig was kauft. Da ist dann halt praktisch der Reinerlös ein bisschen größer für die Sachen, die du halt dann noch verkaufst. Aber wie gesagt, damals war das für uns auch einfach eine super Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei es halt wirklich letztendlich echt nur der Vertrieb war. Also wir hatten jetzt mit dem Plattenlabel Virgin an sich nichts zu tun. Was waren jetzt die Gründe, die No World Order im Selbstvertrieb zu machen? Also einfach der Wandel der Musikverkaufsstrategien? Hauptsächlich, also mein Grund war dafür, ich habe die letzten 10 Jahre im CD-Presswerk gemacht. Ich habe CDs vom Glasmastering habe ich auch gearbeitet, bis zum Druck und Verpackung, alles im CD-Bereich gemacht. Und ich wollte da selber die Finger drauf haben, auch also auf die ganze Produktion. Und das so gesehen ist auch, wenn man ein Label hat, hat man wieder dann Verträge und da muss man sich dran halten und da ärgert man sich dann nur drüber und so müssen wir uns nur selber ärgern. Das ist die anderen Sachen, zum Beispiel Vinyl, ist jetzt haben wir abgegeben auch, kommt jetzt Doppelvinyl, macht HHV dann irgendwie in Kooperation mit uns zusammen, das ist schon ganz gut. Aber für die CDs, die paar Dinger da, ist das schon, lohnt sich mehr. Also wenn wir ein paar hundert verkaufen, haben wir mehr effektiv Geld über und verdient und wissen auch, wo es bleibt, als mit damals unseren 10.000 Schalen, die wir hatten. Es ist einfach, du bist einfach unabhängig und frei, wirklich komplett. Gib mir die Spritze, will ich denken müssen, Zeit für die Injektion. Herzkammerbilder flimmern, weißes Rauschen kenn ich schon. Ihr Programm ist gut gemacht, wir haben gut gelacht. Laborratten, tote rote Augen sagen gute Nacht. Komm, lass uns schlafen gehen und zu den Schafen legen. Trotz Blicken, die Strafen strahlend durch das Stahltor gehen. Das Ich gibt nichts mehr her, Geschichten sind entleert. Die Wärme, die dein Herz umgab, ist hier und heute nichts mehr wert. Nur noch Schall und Rauch, Stahlbeton, Kulissen, Grau, Nebel, Schwaden, Kopf, Kino, jeder Tag wie ein Jahr im Bau. Dunkel wie unter Welpen, fokussier das Deckenlicht. Wir sehen schemenhaft, was um uns rum passiert, doch checken nichts. Wie ein Kaleidoskop, seh Haufen bunter Scherben. Doch Wahrheit ist, das Tageslicht wird hier im Bunker sterben. Verrat an uns verführt, der süße Duft so unbeschwert. Jeder Schritt tötet langsam, trotzdem wird nicht umgekehrt. Belogen und betrogen, verraten und verkauft. Geblendet, ferngesteuert, wie alle anderen auch. Keiner liest zwischen Zeilen, jeder glaubt jedes Wort. Medialer Massenmord. Herr Gärtner, mein Verlagsleiter und ich haben uns überlegt, ob Sie nicht ein Buch für uns schreiben sollten. Etwas über Ihre politischen Grundsätze. Wie denken Sie darüber? Ich kann nicht schreiben. Natürlich nicht. Wer kann heute schon schreiben? Wer hat die Zeit? Mir fällt es schon schwer, eine Postkarte an meine Kinder zu schreiben. Im Folgenden präsentieren wir euch eine Rezension zum Buch von Stefan Gurtner mit dem Titel »Das Leben des jüdischen Verlegers Werner Guttentag zwischen Deutschland und Bolivien«. Wir haben den Originaltext von Anja Kraus fürs Radioformat leicht überarbeitet und eingesprochen. Kaum ein Buch hat mich in den letzten Jahren so gefesselt wie das Buch über das Leben des jüdischen Verlegers Werner Guttentag. Als ich es geschenkt bekam, schauderte ich, ob der dicke, 517 Seiten in kleiner Schrift und das, wo ich kaum zum Lesen komme und beruflich viel vorm PC sitzen muss. Da ich jedoch für eine ehrenamtliche Arbeit nach Bolivien reiste, nahm ich das Buch für die vielen Stunden im Flieger mit ins Handgepäck. Was für ein Glück! Der Autor Stefan Gurtner, der selbst in Bolivien lebt, von Beruf Historiker ist und namentlich beteiligt am Projekt für Straßenkinder Tres Soles in Cochabamba, hat enorme Arbeit in seine Recherchen gesteckt. Lesend erfahre ich ein gutes Stück deutscher Geschichte aus dem früheren Westpreußen, denn Werner Guttentag ist als Kind nicht-orthodoxer Juden in Breslau im heutigen Polen aufgewachsen. Anschaulich und fesselnd beschreibt der Autor die Kindheit und Jugend Werner Guttentags in Breslau. Dann wird die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung an vielen einzelnen Beispielen beschrieben und die Flucht nach Holland aus der Sicht der Betroffenen erzählt. Die LeserInnen können sich mit den Flüchtlingen voll und ganz identifizieren, mit ihren Ängsten, dem Verdrängen der gefährlichen Lage und ihren alltäglichen Problemen. Und so trägt das Buch zur Aufarbeitung der deutschen Geschichte bei, indem es Betroffenheit auslöst, die meines Erachtens nur zu einer antifaschistischen Haltung führen kann. Detailliert hat Stefan Gurtner die Flucht nach Bolivien recherchiert, die Ankunft im Flüchtlingsheim und die ersten Versuche, in einem fremden Land Fuß zu fassen. Und nun wird es für alle, die sich für die Geschichte Boliviens interessieren, so richtig spannend, was tagsüber zu leichten Ermüdungserscheinungen von der nächtlichen Lektüre führen kann. Werner Guttentag eröffnet aufgrund seines Interesses an Büchern und wegen seiner Liebe zur Meinungsfreiheit einen kleinen Buchladen und beginnt, aus Dankbarkeit zum Land seiner RetterInnen, bolivianische Literatur zu verlegen. Dabei lernt er auf seinem langen Lebensweg einen großen Teil jener politisch aktiven Intellektuellen kennen, die in der bolivianischen Geschichte eine bedeutende Rolle spielen. Sein bester Freund wird der künftige Bürgermeister von Cochabamba, der nach einem Putsch ins Exil muss. Ein anderer Freund ist der Schwiegervater des Freiheitskämpfers Indi Peredo, Kampfgefährte von Che Guevara. Stefan Gurtner recherchiert genauestens die kurze Geschichte der Guerilla in Bolivien und auch das Leben der jungen deutschen Kampfgefährtin Che Guevaras, Tamara Bunke, wird detailliert beschrieben. In seinem Buchladen trifft er auf Klaus Barbie alias Klaus Altmann, der sich unter falschem Namen in Bolivien versteckt. Erst Jahre später erfährt Gutenberg dessen wahre Identität und findet heraus, dass Barbie für den Abtransport seines besten Jugendfreunds aus Holland direkt in die Todeskammer verantwortlich war. Klaus Barbie organisiert unter dem faschistischen Regime von Banza nochmals die bolivianischen Todesschwadrone als Berater der Militärjunta. Danach aber beginnt eine demokratische Ära. Es gelingt einem der ehemaligen Literaturfreunde Guttentags, der als ehemals politisch Verfolgter in der jungen bolivianischen Demokratie nun Innenminister ist, mithilfe der Nazijägerin Beate Klarsfeld Klaus Barbie festzunehmen. Nach langen Jahren kann die Auslieferung und Verurteilung Barbies für seine Gräueltaten erwirkt werden. Werner Guttentag stirbt im Alter von 88 Jahren. Seinen Buchladen Los Amigos del Libro entdecke ich auf einer Busfahrt in La Paz, in einer der Nebenstraßen der Plaza Murillo. Er sieht verlassen aus und, wie so viele Buchläden, hat der Laden angesichts des Internetzeitalters seine besten Zeiten hinter sich. Leider. Es hat mich sehr berührt, dass ich viele Nachfahren der jüdischen Flüchtlinge, die heute in La Paz leben, persönlich kennenlernen durfte, bei ihnen zum Essen eingeladen war und sie mir ihrerseits die Geschichte ihrer Familie erzählt haben. So war das Buch auch ein Buch über die Geschichte von Freunden. Lest es, es lohnt sich. Ta- tausend Fragen auf dem Zettel, jetzt sind Antworten fällig. Wie viel sagen meinen Namen und supporten mich ehrlich? Alles so schnell vergänglich, Sorgen machen mich fertig. Gestern Ängste gebändigt, aber morgen verlern ich's. Bin der Panther im Käfig, augenscheinlich gefährlich. Bin von außen steinhart, aber innen zerberstig. Und muss tief durchatmen, bis der Nebel sich klärt. Und ich merk mir keinen Meter. Wollt ihr noch irgendwie aktuell was zur politischen deutschen Hip-Hop-Szene oder wie würdet ihr es überhaupt bezeichnen, sagen? Also was sind so eure Kumpels und wo verstreuen die sich so? Heute Abend kommt noch Bushido vorbei. Das ist ein guter Kumpel von uns. Grundsätzlich haben wir keine Kumpels oder Freunde. Genau. Nein, das Problem ist, dass sich ja viele Sachen super entwickelt haben, auch die uns auch Spaß machen. Aber da wir einfach die letzten 10 Jahre nicht auf Tour waren, haben wir auch die meisten nicht kennengelernt und sowas. Und das ist von den Tick-Tick-Leuten, habe ich selber auch nur, da war als Schlagzeilen noch bei der Kobito mal am Konzert, da hast du den ja kennengelernt. Ja, auf der La Resistance-Tour, wir hatten ja das La Resistance-Projekt. Und als wir da in Berlin gespielt haben, im schönen Festsaal Kreuzberg, der ja leider abgebrannt ist. Naja, auf jeden Fall, da war Schlagzeilen eine Vorgruppe von uns. Da haben wir schon auf jeden Fall schon mal Rev Polk und Kobito kennengelernt und Kai Kani. Und ja, dann Suki kennengelernt in Nürnberg. Suki kennengelernt in der DC in Nürnberg zusammen aufgetreten. Also, beziehungsweise auch ein klares Restaurant. Genau. Ja, ich sag mal so. Call also Chaos, klar, haben wir das mit zusammen gemacht, auch Mike Mafia auch was mit. Man hängt natürlich auch mit den Leuten rum, mit denen man sich natürlich auch versteht und mit denen man so eine Linie hat natürlich. Also das war bei dem La Resistance-Projekt so und also ich sag mal, die Kontakte im Hip-Hop, die man jetzt noch hat und auch mehr oder weniger pflegt, die sind halt schon alle im linken Spektrum angesiedelt, definitiv. Und ansonsten sind es halt so die ganz alten Kontakte. Wenn, ich meine, als wir angefangen haben, waren wir eine von 10 Hip-Hop-Bands in Deutschland, sag ich jetzt mal, oder vielleicht sind alles 20 gewesen sein. Die Leute kennt man natürlich auch alle noch und dann sieht man sich mal auf dem einen oder anderen Konzertchen irgendwie und quatscht natürlich auch noch mal. Aber musikalisch jetzt wirklich definitiv, also finde ich halt die ganzen Sachen super. Captain Gibbs und diese ganzen, also der ganze Tick-Tick-Boom-Posse, kurzer Prozess und so, also finde ich schon alles sehr geil. Und das finde ich halt auch super, dass halt irgendwie, wie sich in dem Rap-Bereich wirklich einfach auch, also wirklich auch so eine richtig eigenständige Sache bildet irgendwie und ich finde es einfach super. Die Leute machen viel, die sind aktiv, die engagieren sich, die sind auch noch ganz anders politisiert, als wir das sind. Ja? Also weil wir ja eigentlich in unserer Freizeit ganz, also unsere politischer Beitrag ist ja wirklich die Band eigentlich. Und das war es so letztendlich. Ne? Und bei denen ist das einfach alles, die kommen einfach alle wirklich auch direkt aus der Szene raus. So. Und das finde ich halt schon cool, also, weil die einfach unheimlich viel auf die Beine stellen. Klar, jetzt ein Fluss und will in Freiheit fließen, ohne Dämme unbegradigt, meinen Weg ins Meer genießen, mit einer sanften Brise treiben bis zum Horizont, denn Bomber geht, River kommt und da hört doch jeder von. Wir machen also jetzt nicht politische Musik, weil wir explizit politische Musik machen wollen. Das ist auch eher einfach so ein Ding, was sich so ergeben hat, sag ich mal. Das Lustige ist, also dass wir ja einfach irgendwie, dass uns gewisse Sachen auf den Keks gehen und dann schreibt man halt einen Song darüber. Und meistens kommt dann halt was Politisches dabei raus. Oder, ja, genau so. For blood on the dance floor, the academy gibt dir low kicks, hardcore, kein Poppy stand for, aber 808 kick drum, kloppt die ganze Scheiße aus deinem Dickdarm. Das ist wie meditieren, Reinigung von innen, doch die, die mich nicht leiden können, sagen, ich erstimme Bullshit, weil ich scheiß auf Beef und Distracks, lieber Bojola wieder locker, fuck off, Tristesse, Rapper tappen immer wieder in die gleichen Fallen, doch geh ich ans Mic, sind sie still wie Leichenhallen, du hörst Sektkorken knallen, wenn ich die Bühne betrete, das ist kein leuchtender Pfad, sondern mein glühender Weg. Wir sind im Wahn und da stechen jedes Zahnpasta lächeln unser Clan. Nur die Besten nennen uns arm, der Gerechten nennen uns zu extrem. Du wirst sehen, das alles macht Sinn. Niemals untergehen, Freiheit leben, da wollen wir hin. Es hat sich nichts verändert, Hater schweigen uns tot. Wir sind so unbequem, erzählen nur von Leiden und Not und nicht von Nutten und Hochs. Und wir verticken kein Dope. Wir sind die Crew, die von Tag 1 übers Kuckucksnest flog. Der Witz ist, dass wir, als Anarchist damals sich aufgelöst hat, haben wir beide versucht, sag ich mal, oder wir wollten eigentlich immer so ein Rap-Projekt starten, auch unter anderem Namen dann, was dann nichts mehr mit politischem Rap zu tun hat, sondern auch noch also, ich will sagen, Battle-Rap will ich jetzt auch nicht sagen, aber Rappen um des Rappens willen sozusagen. Ne? Und das hat aber nie funktioniert. Ich glaube, wir haben da mal einen Song oder so irgendwie angefangen. Weil das irgendwie. Nach 6 Zeilen geht's los, ne? Das ist auch heute immer ganz schlimm, wenn wir solche Representer-Songs schreiben müssen. ja, aber was wir schreiben müssen. Also einfach so, jetzt so dieses, zum Beispiel das Intro, was da drauf ist, also ist ja einfach so ein bisschen so, ey Leute, jetzt geht's los, tralala und so, ne? Also da finde ich, da sind wir mal grottenschlecht, ja? Klar, 21 Jahre Doppel-A, back on the track. Ohren auf und doch dafür immer noch in full effect. Wir die vierte Gewalt gegen die drei ungehemmt, zeigen Flagge gegen das, was man Alltag nennt. Wir die Crew, die die deine ist, wenn du es willst. Politik und Party, der Grund ist, warum nur mit uns Schild. So also wir sind so Punchline-mäßig wahrscheinlich die schlechtesten Rapper auf der ganzen Erde. Ja, weil das ist einfach überhaupt nicht unser Ding. So. Das ist immer irgendwie dann, ist dann automatisch irgendwie, wir sagen deep, wir haben auch irgendwie, da sind ja ein paar lustige Sachen drauf und ein paar jetzt nicht politische Sachen. Aber das ergibt sich dann einfach aus dem anderen Interessendings her. So, ja. Und meistens ist es halt einfach so, dass man sich echt hindert und dann irgendwie das Thema findet und dann, was da rauskommt, ist dann halt einfach. Meistens halt irgendwie hat das halt eine politische Message. So. Das ist jetzt nicht, dass man jetzt wirklich sagt, komm, was steht auf der Agenda, was müssen wir noch abarbeiten und irgendwie, dass wir so plenummäßig zusammensitzen, sondern. Das sind auch Automatismen, zum Beispiel bei dem Song Computerspiel zum Beispiel halt. Der heißt dafür ein Hunt for Sprites, wo wir über die Computerspiele geschrieben haben. Ich meine, lade seine Railgun durch und schieße in Nazi-Zombie-Wogen zum Beispiel halt. Das ist ja auch, aber dann, wie gesagt, das sind ja diese in diesem Hook, dieses aus diesem Videospiel, dieses ist ja, wo man Jet Set Radio ist das, wo man halt so nachtanzen muss halt. Und dieses, das ist nicht umsonst, dass da, das mache in dem Spiel, kommt das nicht vor, dass da up left, down right ist halt irgendwie so. Das kommt so, weil ich das so atmen wollte an der Stelle halt irgendwie so. Das ist automatisch passiert. Daran. Da könnte man doch was draus machen mit drei. Ich los, befreie die Welt vom Alien-Scam, denn ich bin ein freier Mann, da nach Vice City, da mach ich was, ich knatter, damit upgrade ich meine Rig und den Plasma-Cutter, von 5 und 5 auf das sind meine Skills eher bot-like, schalte Sam auch nachts sich und meide das Spotlight, schnapp dir den Warthog, geh ans M4-6 und ich steuer die Kiste durch den dicksten Dreck, ich renn und spring, muss dem der HK entkommen, für das Projekt ein Neubeginn, wenn ich das Geek-Modul bekomme. Überlebe Ragnarok, nur dann Kills in Bullet Time. Fahr mit nem Sherman Tank in die SS-Patrouille rein. Nimm den Bunker hoch, dank Becker von der Resistance. Folge meinem Call of Duty, bin der Freiheit letzte Chance. Spiele Zeldas Lied auf der Ocarina der Zeit. Du brauchst nen Ringman, kein Ding, denn ich bleibe bereit. Das war der Libertäre Kulturpodcast. Damit es nicht der letzte bleibt, brauchen wir allerdings eure Unterstützung. Egal, ob ihr Beiträge macht oder einfach Beiträge skriptet oder einsprecht, ob ihr eine Sendung moderieren wollt oder Sendungen zusammenschneiden, Rohmaterial liefern, alles ist erwünscht. Kontaktiert uns über unseren Blog, da findet ihr unsere Mailadresse aradio.blogsport.de. Wir hoffen ansonsten, lasst es euch gut gehen und wir hören uns spätestens Anfang November zum Oktoberrückblick wieder. Bis dann. Dann hab ich ein Flashback und kurz darauf den Fade to Black. Perle wacht durch Halo, komm, ich geb dir mal einen Hack. Und drück dein Reset und schieb mir mal die Konsole. Set Regierung auch disable und gib all unendlich Kohle. Jade schaut da auch mal rein und hat mir kurz den Kopf verdreht. Obwohl Ripper doch viel mehr auf DJ an der Liste steht. Denn mit denen will ich Händchen halten wie bei Ico. Ein Haus in San Andreas kaufen oder Puerto Rico. Nicht einfach Test Drive, jeder Tag ist Gran Turismo und bei Dirt auf der Piste, sag Kohlemando ist so. Am Samstag streich ich mal in Metal Gear, dein Regenbogen, lade seine Railgun durch und schieße Nazi-Zombie-Bogen. Und nach dem Pitstop im Ruheraum zum Chillen, pack ich Brandgranaten ein und geh mit Barry Burton grillen. Ein Space Taxi bringt mich irgendwann nach Haus und dann geh ich in meine Manic Mansion und schmeiß euch raus.